Hier ist Frank Göbel auf Radio Marabu. Manche von euch werden vielleicht wissen, ich habe es das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich gebürtiger Thüringer bin und jetzt schon einige Jahre im Rhein-Main-Gebiet lebe, in Frankfurt am Main. Aber natürlich interessiere ich mich noch für meine alte Heimat. Das ist ja ganz klar. Und dort habe ich Gerüchte gehört, gibt es seit kurzem oder wird es wieder geben, eine rote, eine sozialistische Diktatur. Fischer ist zu mir aus Thüringen hierher ins Rhein-Main-Gebiet gekommen. Er hat es geschafft. Er ist aus Thüringen raus, sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Fischer, wie war die Fahrt? Wie bist du rausgekommen aus dem roten Thüringen? Ja, es war nicht so einfach, Göbel. Es gab längere Staus an den Autobahnen. Die werden jetzt in Thüringen wieder Transitstrecken genannt. Es gibt auch noch amerikanische Schnellrestaurants. Da können Thüringer aber nur noch mit Forum-Schecks bezahlen. Hatte ich Mühe beim Durchkommen. Ich wollte noch einen Kaffee trinken. Schlimm, Göbel, sieht's mit der Thüringer Wirtschaft aus. Man sieht LKW-Kolonnen, die Windkraftanlagen zum Beispiel abbauen. Auch ganze Industriegebiete werden zurückgebaut in Thüringen. Hast du denn überhaupt noch Anzeichen von Industrie in Thüringen entdeckt? Wenig. Es gab ja vor allem staatlich subventionierte Betriebe. Die Bahn baut zum Beispiel auch Schienen ab. Es stauen sich Züge an den Grenzanlagen. Im Auto hatte ich das Radio an, Thüringer Radio, die privaten Sender. Ja, vielleicht hier auch schon in Hessen gehört. Die werden rückverstaatlicht. Es gibt eine Quote 60-30-30. 60% Musik außerthüringischer Produktion ist erlaubt. 30% entfällt auf Ostrock und 30% Herbert Roth. Sag mal, kann man sich das eigentlich anhören? Es ist ungewöhnlich, vor allem wenn man auch die angepassten Slogans hört. Mehr Abwechslung mit Ultra-Hits aus 3 Jahrzehnten, Ostrock aus 4 Jahrzehnten und Herbert Roth. Man hört ja neuerdings auch von hessischen und bayerischen Gemeinden im Grenzgebiet, die sich der Thüringer Bewegung jetzt anschließen wollen. Ja, Göbel, in Wegfurt zum Beispiel, das liegt kurz vor Hessen, auch auf bayerischem Gebiet, da kämpfen verbitterte Bürger seit Jahrzehnten um eine Umgehungsstraße. Jetzt könnten sich diese Thüringen anschließen. Ja, immerhin, Franken zum Beispiel, Coburg gehört ja auch mal zu Thüringen. Das ist richtig und in Teilen von Thüringen bewegen sich langsam separatistische Bewegungen aus dem Untergrund hervor. Man sieht hier und da Straßensperren, zum Beispiel im Eichsfeld. Im katholisch geprägten Eichsfeld, wo sich schon eine Untergrundorganisation gebildet hat, wie ich gehört habe. Da werden also unter der Hand, kann man das jetzt hier mal sagen, den Informanten darf ich natürlich nicht preisgeben, katholischen Untergrundkämpfer aus dem Eichsfeld, die werden hier im Rhein-Main-Gebiet an der AK-47 von muslimischen Extremisten ausgebildet. Ja, so weit sind wir schon. Also das müssen wir beleuchten mit einem Marabu-Flashback. Mit Fischer und Göbel zum neuerdings roten Thüringen. Guten Tag, den Anker der Nacht. Zu neuen Fahrten. Sonne fragt nicht, was wir gemacht, so im Hoffen auf dich, so im Warten. An den Stegen der Einsamkeit. Wir lagen an den Stegen der Das war eine Künstlerin, die auch aus Thüringen stammt, Veronika Fischer, heute nicht mehr ganz so bekannt wie zum Beispiel in den 70er Jahren, aber natürlich passt sie in unseren Thüringen-Flashback mit Fischer und Göbel. Was heutzutage nicht mehr viele wissen, in Thüringen steht ja auch die Wiege der deutschen Arbeiterbewegung, aber dazu später mehr. Auch in Thüringen stand die Wiege von Bach in Eisenach, um genau zu sein. Urpunk mit Johann Sebastian Bach im Marabu-Flashback zum Thema Thüringen. Wir haben es gehört, in Thüringen etabliert sich eine neue rote Diktatur. Nachrichten aus Thüringen, jetzt mit Frank Göbel. 42 Jahre nach Berlin erwägt Erfurt die Ausrichtung der Weltfestspiele. Die letzten fanden 2013 in Quito, Ecuador und 2010 in Pretoria statt. Dort gab es mehr als 15.000 Teilnehmer aus 126 Ländern. Dazu als Hintergrund. Auf den Weltfestspielen wird diskutiert und gefeiert, man hört und bietet Musik und Vorträge. Die Veranstaltungen sind politisch und kulturell geprägt. Besonders in der Zeit des Kalten Krieges waren sie immer wieder Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen, vor allem 1959 und 1962, als sie in Ländern außerhalb des Ostblocks, 59 Wien, 62 Helsinki, stattfanden, sowie 1968, als die Studentenrevolte und der Prager Frühling auch das Festival in Sofia beeinflussten. In Deutschland, in Berlin, waren die Weltfestspiele 1951 und 1973. Thüringer Nationalhymne wird das Rennsteiglied von Herbert Roth. In Pyongyang, Nordkorea, wird eine Militärorchesterfassung produziert. Auch wird erwogen, das nordkoreanische Bier in der rückverstaatlichten Oettinger Brauerei in Gotha in Lizenz zu brauen. Dem Schlagersänger Wolf Biermann ist es nicht gestattet, die Thüringer Staatsangehörigkeit anzunehmen. Landesführer Ramelow stellte klar, Brücken bauen zu wollen. Die Thüringer Bevölkerung macht sich Hoffnung auf eine Brückenanbindung der Insel Rügen zum Binnenland. Gemeinsam mit iranischen Fachleuten wird der Uranabbau neu gestartet. Es erfolgt eine Neugründung der Wismut. Thüringen stellt klar, dass es die Atomkraft nur zu friedlichen Zwecken nutzen möchte. Danke, Göbel, für diese Nachrichten. Wir hören jetzt das Rennsteiglied in seiner Originalfassung von Herbert Roth. Es soll ja die Hymne von Thüringen werden. Zuvor ein Zitat vom Meister. Ein Lied, was nicht von Herzen kommt, kann nicht zu Herzen gehen. Radio Marabu. Televising reruns. It's non-violent.

In Sichtweite übrigens steht auch das ehemalige Hotelstadt Eisenach, wo wir in der 9. Klasse unsere Tanzstunde hatten. Und da schweiften meine Gedanken immer wieder von der Arbeiterbewegung zu den Mädchen. Vor allem, wenn der Hauch der Geschichte ihre Röcke hochwehte. Viel Geschichte spürt man allerorten in Thüringen, so auch in Jena. Dort hielt der junge Schiller seine Antrittsrede als Professor. Und damit nach Gotha, dort wiederum, hielt Fischer seine ersten Reden als junger Student. Und deshalb ist er jetzt auch unsere Experte für die Geschichte der Arbeiterbewegung in Gotha. 1875 fand in Gotha der Vereinigungskongress im Kaltwasserschen Saal, später Tivoli, statt. Es vereinigten sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von La Salle und die in Eisenach gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei von Bebel und Liebknecht zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Dass dieser Vereinigungskongress in Gotha stattfand, lag nicht allein in einer verkehrsmäßig zentralen Lage der Stadt begründet, sondern vor allem in dem für damalige Verhältnisse besonders günstigen Versammlungsrecht des Gotha-Herzogtums, einem Erfolg der Revolution von 1848 und 1849, nach welchem es für Versammlungen mit geschlossenem Teilnehmerkreis keine polizeiliche Überwachung gab. Dem Vereinigungskongress folgten 1876 und 1877 zwei weitere Parteitage, die beide wieder in Gotha im Thüringer Hof in der Huttenstraße stattfanden. 1896 wurde wieder ein Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei nach Gotha einberufen, der in den vier Jahreszeiten im Stadtteil Siebleben abgehalten wurde und sich mit der Stellung der Sozialdemokratie zur Kunst und Literatur beschäftigte, denn die Arbeiterbewegung ergriff in immer stärkerem Maße von den kulturellen Leistungen des deutschen Volkes Besitz. In der Novemberrevolution 1918 wurde der Herzog abgesetzt und später entschädigungslos enteignet. Ein Arbeiter- und Soldatenrat übernahm die Machtausübung in Stadt und Land. Die Hauptpost am Arnoldiplatz stand im März 1920 in Gotha im Mittelpunkt der Kämpfe der Arbeiterklasse gegen Reichswehreinheiten. Am 13. März putschten in Berlin die Konterrevolutionäre Kapp und Lüttwitz gegen die damalige SPD-Reichsregierung, die nach Dresden und dann weiter nach Stuttgart floh. Ein sofortiger Generalstreik aller Arbeiter, Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen und Nichtorganisierten führte in wenigen Tagen zur völligen Niederlage der Putschisten. In Thüringen ging dieser machtvolle Generalstreik in bewaffnete Kämpfe gegen Freikorps und Reichswehr über, vor allem in Suhl, Zellamelis und Gotha. Bei diesen Kämpfen zur Verteidigung der Republik Gotha, wie auch bereits in der Novemberrevolution, versuchten die revolutionären Arbeiter, die Lehren der sozialistischen Oktoberrevolution durchzusetzen, wie der Aufruf an das Gothaer Volk bezeugt, den der Vollzugsrat der revolutionären Arbeiter Gothas am 14. März verkündete und das politische Ziel dieses Kampfes mit den flammenden Worten umriss. Es gilt, dem Sozialismus durch die völlige Niederwerfung der Reaktion endlich die Bahn freizumachen. Auf dem Boden des revolutionären Rätesystems sammeln wir jetzt unsere Kraft. Genossen, Mitbürger, es geht ums Ganze. Es lebe die Revolution, hoch der Sozialismus. Also man sieht, es hat durchaus seine Gründe, warum Thüringen jetzt wieder rot geworden ist. Die liegen eindeutig in der Geschichte. Komm heran, Im Radio Marabu Flashback zum Thema Thüringen war das die Thüringerin Ines Paulke mit Himmelblau. Himmelblau ist ja der Slogan der Stadt Ilmenau, in der ich produziere und derzeit wohne. Himmelblau, Ilmenau, tja, kann sich jetzt natürlich im Zuge der Reformen ändern. Ines Paulke selbst stand im himmelblauen FDJ-Hemd zum Pfingsttreffen 1989 vor der Volkskammer der DDR und sagte diese Worte hier jetzt aus dem Radio Marabu Schallarchiv. Ich erinnere mich noch gut an den 25. Oktober 1983, als ich als Mitwirkende der internationalen Liedertournee der FDJ im Palast der Republik unter dem Motto »Für den Frieden der Welt« gemeinsam mit Künstlern wie Harry Belafonte und anderen gegen die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa auftrat. Wir hatten damals gemeinsam mit der weltweiten Friedensbewegung große Hoffnungen und waren sehr enttäuscht, als einen Monat später, trotz aller Proteste, die ersten Pershing 2 in der BRD aufgestellt wurden. Mut hat mir dann gemacht, wie vielen anderen auch, ihr jetzt erst recht, Dialogpolitik für eine Koalition der Vernunft auf der 7. Tagung des ZK der SED. Und wenn wir heute erleben können, dass erstmals in der Geschichte damit begonnen wurde, das Teufelszeug wirklich abzurüsten und zu vernichten und Truppen zu reduzieren, dann ist dies auch ein Ergebnis der konsequenten Friedenspolitik unseres Landes, der SED und ihres persönlichen Engagements für Frieden und Abrüstung. Ebenfalls aus dem Radio Marabu Schallarchiv, das Zentralorchester der Nationalen Volksarmee mit dem Radetzky-Marsch. Radetzky-Marsch im Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel und davon noch ergriffen, sage ich jetzt den nächsten Nachrichtenblock an mit Göbel. Mit Einführung einer Thüringer Wehrpflicht werden die Traditionen der Friedensarmee wiederbelebt. Für Schwerverbrecher und Terroristen sind 2 Militärstraflager geplant. Eines in Tambach-Diethals, eines außerterritorial im sachsen-anhaltinischen Gebiet. Botschaftseröffnungen sind in Nordkorea und Russland geplant. Sachsen-Anhalt und Brandenburg erlauben ständige Vertretungen. Tonträger des Schlagersängers Wolf Biermann dürfen in Thüringen nicht gehandelt, gesendet oder weiterverbreitet werden. Im nördlichen Thüringen, im Thüringer Teil des Eichsfeldes, haben Separatistengruppen und Terroristen einen katholischen Freistaat ausgerufen. Militärische Unterstützung erhalten sie von Dschihadisten aus dem Rhein-Main-Gebiet. Aus der Thüringer Landeshauptstadt jetzt Jürgen Kehrt. ganz normaler Tag. Auf einmal stand sie da. Ziemlich lange nicht gesehen. Trotzdem war gleich wieder alles klar. Nun ist ein Grasfleck im Mantel. Sie hat staubige Schuhe. Blasen an den Füßen und ist glücklich dazu. Ich nahm sie bei den Händen, zog sie ran ganz nah, ging mit ihr zu den Feldern, doch ein Kornfeld war nicht da. Nun ist ein Grasfleck im Mantel. Sie hat staubige Schuhe, Blasen an den Füßen. Sie ist glücklich, yeah, yeah, dazu. Radio Marabu Flashback zum Thema Thüringen war das der Erfurter Jürgen Kehrt, Bluesmusiker. Eine seiner Platten hieß Gloriosa, benannt nach der Glocke aus dem Erfurter Dom. Und sie ist glücklich dazu. Kein Flashback ohne Bowie, auch dieser nicht. Genau, David Bowie war ja mal in seiner Berliner Zeit, nämlich in den 70er Jahren, von der Mauer sehr, sehr inspiriert. Jetzt erwägt er wieder in die Nähe, ins Grenzgebiet zum Roten Thüringen zu ziehen. Um Inspirationen zu schöpfen, Iggy Pop, sein alter Freund aus Berliner Tagen, möchte übrigens auch mitkommen. Er möchte vom Gesundheitssystem profitieren, vom sozialistischen Gesundheitssystem Thüringens. Er möchte sich ein neues Hüftgelenk einsetzen lassen. So, passend zum Thema Mauer und so weiter, aus Bowies Berliner Zeit, aus dem Album Low, jetzt Weeping Wall. Whipping Wall von David Bowie. Kein Flashback ohne Bowie. Auch in jedem Flashback, Brecht hat recht. Dazu gleich mehr nach den Thüringen Nachrichten mit Frank Göbel. Im restlichen Deutschland und in Polen wird die Gothaer Republik Thüringen mit Anführungszeichen und mit der Bezeichnung so genannt versehen. Polen sieht sich von Thüringen bedroht und verlegt Militärverbände in die polnischen Städte Küstrin und Słubice. Ein Raketenabwehrschirm wird mit amerikanischer Hilfe in Görlitz errichtet. Dem Schlagersänger Wolf Biermann sind Auftritte in Thüringen nicht gestattet. Lesen und Schreiben werden im Zuge einer Bildungsreform in Thüringen zu Pflichtfächern ab Klasse 1 erklärt. Mit kostenloser Gesundheitsvorsorge, Feierabendheimen und Kindergärten, Kinderkrippen werden Elemente des Unrechtsstaates DDR wiederbelebt. Danke, Göbel. Brecht hat recht im Marabu-Flashback zum Thema Thüringen. Die neuen Zeitalter. Die neuen Zeitalter beginnen nicht auf einmal. Mein Großvater lebte schon in der neuen Zeit, mein Enkel wird wohl noch in der alten leben. Das neue Fleisch wird mit den alten Gabeln gegessen. Die selbstfahrenden Fahrzeuge waren es nicht, noch die Tanks. Die Flugzeuge über unseren Dächern waren es nicht, noch die Bomber. Von den neuen Antennen kamen die alten Dummheiten. Die Weisheit wurde von Mund zu Mund weitergegeben. People sleeping in their shoes. There's a war inside. Neil Young, Rocking in the Free World. In Thüringen steht dieser Song bereits auf dem Index. Natürlich müssen wir auch einen Blick auf Thüringens Herrscher werfen. Ramelow Bodo, geboren 1956 in Niedersachsen, Einzelhandelskaufmann, Gewerkschaftssekretär in Hessen seit 1990, in Thüringen als Landesvorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen. Gemeinsam unter anderem mit Stefan Heim, Daniela Dahn, Günter Grass, Friedrich Schorlemmer gehörte er zu den Mitunterzeichnern der Erfurter Erklärung 1997. Unter dem Motto Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, heißt es da: Ständig steigende Arbeitslosigkeit führt Staatshaushalte und Sozialversicherungssysteme in die Krise und der öffentliche Schuldendienst vermehrt den Reichtum der Banken und der Besitzer großer Geldvermögen. So entsteht Macht, die nicht demokratisch legitimiert ist. Die deutsche Einheit wird zum massivsten Umverteilungsprozess von unten nach oben seit Bestehen der Bundesrepublik missbraucht. Jetzt im Marabu Flashback die Scorpions mit Wind of Change. Bei diesem Titel gibt es zurzeit in Thüringen einen Streit, Index oder nicht. Und vielleicht erwägt Klaus Meinl ja auch von Hannover nach Thüringen umzuziehen. Weit ist es ja nicht. Und demnächst gibt es ja auch in Thüringen kostengünstige Pflegeheime. Sie wählen selten auf Radio Marabu die Winde der Veränderung. Das waren die Scorpions im Marabu-Flashback. Es gibt noch einen Nachrichtenblock aus Thüringen. Göbel, bitte sehr. Als staatliche Handelsketten werden exquisit, hochwertige Kleidung für Funktionäre, und delikat, hochwertige vitaminreiche Nahrung für Funktionäre, wiedererrichtet. Das Fundament der Thüringer Wirtschaft sollen Bodenschätze bilden, neben Uran auch Salz. Bratwurst soll als Exportschlager die Wirtschaft ankurbeln. Für Klöße, Bier und Senf wird ein Thüringer Reinheitsgebot eingeführt. Der Schlagersänger Wolf Biermann wird mit seinem Wirken in den Thüringer Internetzen gesperrt. Eine Jugendorganisation wird gegründet. Über den Namen wird noch gestritten. In der Diskussion sind Bodo-Jugend oder Freie Bodo-Jugend. Zu Beginn der Nachrichten hörten wir ja, dass die Weltfestspiele demnächst in Erfurt stattfinden sollen. Von den letzten Weltfestspielen aus dem Jahr 1973 nun eine exklusive Aufnahme von Karel Gott aus dem Radio Marabu Schallarchiv. Die Lichter löschen langsam aus, der Pianist geht bald nach Haus. Ein Gast, der blieb noch stehen, will scheinbar noch nicht gehen und summt leise für sich einen Song. Hey, Mr. Green, ich hab ein Spiel, spielen Sie noch ein. Karel Gott mit Mr. Green, das war von den Weltfestspielen 1973 in Berlin. Die nächsten Weltfestspiele, wir haben es gehört, wird es demnächst ja wohl in Erfurt geben. So, und in unserer großen Sendung über das rote Thüringen darf natürlich eins nicht fehlen, Enthüllungsgerüchte, eins davon hat jetzt Fischer. Ja, Bodo Ramelow trägt die Abraham-Geiger-Plakette des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam. Das ist ein Rabbiner-Seminar, so sagt man in Thüringen, der Universität Potsdam in der BRD und die erste entsprechende Neugründung in Kontinentaleuropa nach der Shoah. Es ist nach Abraham Geiger, einem wichtigen Vertreter des liberalen Judentums in Deutschland, benannt und wurde von den Rabbinern Walter Jakob und Walter Homolka ins Leben gerufen. Rektor des Kollegs ist seit Beginn Walter Homolka und es bildet seit 2008 aus auch Kantoren aus. So, und wie ihr sicher gemerkt habt, haben wir in dieser großen Sendung über das rote Thüringen, über die vielen Veränderungen, auch aus schlauen Büchern zitiert, damit ihr von diesem Wissen aus den Geschichtsbüchern auch profitieren könnt. Wir haben eigentlich keinen Bock zu gehen, müssen aber, die Stunde ist um. Passend dazu gibt es noch den Schlagersänger Clüso aus Erfurt mit Kein Bock zu gehen. Ja, und Clüso aus Erfurt, wie gesagt, hat ja schon mit vielen westlichen Künstlern auch zusammengearbeitet, unter anderem mit Udo Lindenberg, Wolfgang Niedeken und der HR Big Band. Das wird demnächst wohl kräftig Devisen in den Thüringer Staatshaushalt bringen. Eine Zusammenarbeit mit dem Schlagersänger Wolf Biermann, wir haben in den Nachrichten viel davon gehört, wird es wohl nicht geben. Über die Entwicklungen in Thüringen halten euch auf dem Laufenden Fischer und Göbel. Wir sind bei ihr und sie fragt höflich, was ich möchte. Einen dummen Spruch verkneif ich mir. Ich sag, was Kühles trinken wär vielleicht das Beste. Es ist ja auch sehr heiß bei dir. Sie serviert, als hätte sie königliche Gäste. Ich stell mir vor, wie sie ihr Kleid verliert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ich hab noch kein Wort zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ihre Bude wird so angenehm häuslich, all der Krempel passt zu ihr. Sie bemerkt nicht, wie sie hitzig überzeugt spricht, für das ich mich nicht interessiere. Dass das nicht meine Welt ist, wird mir deutlich, doch irgendwie bin ich fasziniert. Ich hab noch kein Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Oh, ich hab noch kein Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Was ist da nur los, dass ich so lange schweig?